Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Dass Tiere Automaten sind, wird dem keineswegs sonderbar vorkommen, der weiß, wie viele verschiedene bewegungsfähige Maschinen menschliche Geschicklichkeit zustande bringen kann und dies unter Verwendung nur sehr weniger Einzelteile. Verglichen mit der großen Anzahl von Knochen, Muskeln, Nerven, Arterien, Venen und all den anderen Bestandteilen, die sich im Leib jedes Tieres finden. René Descartes, Philosoph und Geburtshelfer der Aufklärung, in seinem 1637 erschienenen Buch »Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung«. Gedanken wie diese, in denen die Natur als große Maschine gesehen wurde, die mechanisch und geistlos wie ein Uhrwerk funktioniert, dienten über Jahrhunderte hinweg als Rechtfertigung für Ausbeutung und Manipulation an der Natur. Genau 100 Jahre später baute Descartes Landsmann Jacques de Vaucanson seine berühmte mechanische Ente, die aus 400 Einzelteilen bestand, schnattern, trinken und koten konnte. Der angeblich mechanischen Natur jede Intelligenz abzusprechen, sie dementsprechend auszubeuten, an ihr herumzuschrauben, ja sie verbessern zu wollen, prägt bis heute das Denken vieler Wissenschaftler. Doch langsam scheint es, als hätten sich Descartes und seine Schüler geirrt. Immer mehr Forscher entdecken genau das Gegenteil, sagt der Wissenschaftsautor und Anthropologe Jeremy Nabi. There is an intelligence that is active or imminent in nature. Es gibt eine aktive Form von Intelligenz, die der Natur innewohnt. Und das bestätigen moderne Erkenntnisse mittlerweile auf allen Ebenen. Von Tieren bis zum Verhalten einzelner Proteine und Zellen. Die Natur ist ohne Frage intelligent. Natur ist alles andere als ein inaktives, geistloses, mechanisches Phänomen, das alles ohne Grund und rein zufällig tut. Tatsächlich beweisen zahlreiche neuere Forschungen, dass Schimpansen Kultur und Sprache besitzen, Delfine sich selbst im Spiegel erkennen können, Krähen spezielle Werkzeuge herstellen und Papageien Fragen so klug beantworten, dass man ihnen fast menschenähnliche Denkleistungen zuschreiben möchte. Mehr noch, Wissenschaftler entdecken Intelligenz bei den unterschiedlichsten Spezies. Von den großen Säugetieren und Primaten bis hin zu den Fischen und Vögeln. Ja, sogar bei Pflanzen konnte man Formen der Intelligenz nachweisen. Intelligenz, ein Phänomen, das allem Leben zu eigen ist? Ein Merkmal, das sich in verschiedenen Ausprägungen in allen Stufen der belebten Natur finden lässt? Wenn Intelligenz aber so weit über die Welt der Menschen hinausreicht, muss der Begriff ganz neu beschrieben werden, sagt der Zoologe Josef Reichholf. Intelligenz ist nicht leicht zu definieren. Wir betrachten Leistungen anderer Lebewesen als intelligent, wenn diese so etwas wie Einsicht erkennen lassen in Zusammenhänge, als ein bloßes Agieren, das uns toll vorkommt, das halte ich nicht für Intelligenz, sondern es ist eine Leistung. Während ein Vogel wie ein Kohlgrabe beispielsweise, der, weil er einen attraktiven Futterbrocken entdeckt hat, den Warnruf von sich gibt, der in Kohlgrabenkreisen Adler bedeutet, dass die anderen Kohlgraben in die Luft schauen, wo ist der Feind? Und dann holt er sich den Brocken und versteckt ihn möglichst sicher vor den anderen. Dann ist das eine intelligente Leistung, denn die setzt voraus, die Reaktion der anderen in der Situation, in der sich der betreffende Vogel befindet, abgeschätzt zu haben. Das Wort Intelligenz leitet sich vom lateinischen Interlegere ab, was wählen zwischen bedeutet. Es bezeichnet also erst einmal die Fähigkeit, zwischen zwei verschiedenen Optionen entscheiden zu können. Anthropologen definieren Intelligenz allgemein als die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Gelegentlich auch als die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. Das aber kann scheinbar auch der Rabe. Die Humanpsychologie geht deshalb von unterschiedlichen Formen der Intelligenz aus. Darunter von einer sprachlichen, einer räumlichen, einer musikalischen und einer emotionalen Intelligenz. Andere Intelligenzforscher betonen die Bedeutung von Kreativität und sozialer Kompetenz. Der Begriff verschwimmt immer mehr, schlussfolgert der Wissenschaftsautor Jeremy Nabi und stellt provokative Fragen. You can find dozens of different definitions of intelligence, and there are probably Man kann Dutzende von Definitionen für den Begriff Intelligenz finden. So viele, dass es wirklich nicht gerade intelligent erscheint, nach weiteren Definitionen zu suchen. Warum sollte unser Konzept von Intelligenz nur auf Menschen anwendbar sein? Wie wollen wir das Phänomen denn angesichts all der Beispiele in der Natur nennen? Ignorieren wir all das einfach weiterhin? Oder was? Es scheint, als wollte man bislang unter allen Umständen ein menschliches Alleinstellungsmerkmal retten. Die neueren Forschungsergebnisse stellen aber genau dies in Frage. Die Molekularbiologin Floriane Köchlin zieht deshalb in ihrem Buch Flüsternde Zellen folgende Bilanz. Lange Zeit wurde es in der Biologie vermieden, tierisches Verhalten als intelligent zu bezeichnen. Wird Intelligenz aber als die Fähigkeit gesehen, zu denken, zu folgern und zu planen, dann fällt es schwer, Intelligenz nicht auch in der Natur zu finden. So paradox es klingt, während sich der Begriff Intelligenz auf den Menschen bezogen zusehends im Abstrakten verliert, gewinnt er auf Tiere, Pflanzen und Mikroben angewandt eher wieder an Kontur. Machen wir uns also auf die Reise durch die noch weitgehend unerforschte Welt der nichtmenschlichen Intelligenz und beginnen dort, wo wir sie noch am ehesten vermuten, bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen. Sie können sich über Jahrzehnte erinnern, mit verbundenen Augen Objekte identifizieren, vorausplanen und abstrakte Zeichen verstehen. Für Jane Goodall, die sie ihr Leben lang erforschte, steht völlig außer Frage, dass sie hochintelligent sind. Chimpanzees can be taught American Sign Language or other such artificial languages. Man kann ihnen die amerikanische Zeichensprache oder andere künstliche Sprachen beibringen. Und die Kleinen schauen zu und machen es nach. Da gibt es wunderbare Geschichten. Eine alte Schimpansin, die Zeichensprache konnte, hatte ein Junges adoptiert. Als der Kleine 8 Jahre alt war, beherrschte er 56 Zeichen perfekt. Sie können die Zeichen auch verallgemeinern. Wer das Symbol für das Zudrehen eines Wasserhahns gelernt hat, generalisiert es und benutzt es, wenn er eine Tür zumacht. Sie verstanden also, dass es jeweils um den Akt des Zumachens ging. Sie erkennen sogar Sachen auf dem Bildschirm und benutzen die Information, die ihnen dort gegeben wird. Wenn Sie zum Beispiel im Fernsehen jemanden sehen, der irgendeinen Leckerbissen im Gelände versteckt, dann gehen Sie raus und finden es sofort. And find that piece of food straight away. Bei diesen Beschreibungen mag man noch geflissentlich nicken, erkennt man doch bei jedem Zoobesuch vorm Affenkäfig amüsiert die Ähnlichkeit zu unseren unmittelbaren Vorfahren. Erstaunlicher wird es dann schon bei anderen Tieren. Das Wissenschaftsjournal Science berichtet vor einigen Jahren über einen klugen Collie namens Rico, der die Namen von hunderten Gegenständen kannte und sie auf Wunsch apportierte. Forderte man ihn auf, ein ihm unbekanntes Objekt zu bringen, was zwischen den Bekannten lag, dann benutzte der Hund ein Ausscheidungsverfahren, welches die Intelligenzforscher Fast Mapping nennen. Er nahm jeweils das Objekt, was keine Ähnlichkeit mit bekannten Objekten hatte. Menschenkinder lernen genauso. Die Forscher konstatierten, der Collie Rico sei so klug wie ein 3-jähriges Kind. Hundebesitzer werden auch hier noch zustimmen und andere Beispiele aufzählen können, bei denen der eigene Vierbeiner Erstaunliches vollbrachte. Jäger werden Geschichten von Füchsen parat haben, deren Schläue sprichwörtlich ist. Aus Dänemark kommt der Bericht vom Borstenvieh, dass nach kurzer Anlernzeit nun per Computer-Joystick die Belüftung und Temperatur im Stall regelt. Gut, mag man schmunzelnd sagen, Säugetiere sind halt klug. Was aber ist, wenn Vögel Intelligenz zeigen? Wer beobachtet, wie Raben in den dicht befahrenen Innenstädten von Tokio oder München Haselnüsse auf die Straße werfen, um sie von Autos überfahren, aufbrechen und damit mundgerecht servieren zu lassen, der mag das noch für Zufall halten. Schon eher staunen lässt, dass eine Krähe sich 30.000 Verstecke für Tannensamen merken kann, die sie über das Jahr sammelt und als Vorrat vergräbt. Das Beispiel der werkzeugebauenden Krähen, von denen der Zoologe Josef Reichholf erzählt, lässt dann aber wirklich stutzen. Neukaledonische Krähen, das ist gefilmt worden, konnten mühelos dazu gebracht werden, aus einem Glaszylinder ein Schälchen mit Fleisch herauszuholen. Das Schälchen hatte einen Henkel und als Werkzeug hatten sie nur ein Stück Draht. Diese neukaledonischen Krähen lernten es, und zwar offensichtlich mühelos. In dieser Situation das Drahtstück an einem Ende zu einem Haken umzubiegen, um dann mit diesem Haken den Henkel des Schälchens zu fassen und herauszuziehen. Die Rabenvögel als Vogelfamilie sind zweifellos die intelligentesten in der Vogelwelt. Ist nicht das Spatzenhirn sprichwörtlich und steht als kulturelle Metapher für einen besonders dummen, unbegabten Menschen? Auch dieses Vorurteil sollte überdacht werden. Nimmt man die Lernfähigkeit als ein wesentliches Kriterium für Intelligenz, dann haben nicht nur Raben einiges vorzuweisen. Es hat sich herausgestellt, dass fast alle 9000 uns bekannten Vogelarten über eigene Melodien und Laute verfügen, sagt Jeremy Narby. Die Hälfte davon muss ihren Gesang erst erlernen. Wenn Jungvögel von ihren Eltern getrennt werden, dann lernen sie von anderen Vögeln neue Melodien. Für Singvögel ist das Singen so wichtig, dass ihre Gehirnneuronen während des Schlafes genau in den gleichen Mustern feuern wie während des Singens am Tag. Mit anderen Worten, sie scheinen ihre Melodien zu träumen. In other words, it would seem that songbirds dream of the songs they sing. Und bei Kanarienvögeln mit ihren jährlich neuen Melodien hat man entdeckt, dass bei ihnen zeitgleich mit dem neuen Repertoire neue Neuronen im Gehirn entstehen. Das war nicht weniger als eine neurologische Sensation. Ging man doch bisher davon aus, dass erwachsene Organismen keine neuen Neuronen mehr produzieren würden. Auch ein Blick ins Nasserelement sorgt für Überraschungen. Noch 11 Monate später erinnern sich Regenbogenfische daran, wie sie durch eine technisch bedingte Lücke im Fischernetz der tödlichen Falle entkommen konnten. Ihr erstaunliches Langzeitgedächtnis ermöglicht ihnen, auch komplexe soziale Beziehungen aufzubauen. Sie tauschen Informationen offenbar nicht nur untereinander aus, sondern auch über Generationen hinweg, sodass Traditionen entstehen. Es gibt Fische, die Steine als Werkzeuge gebrauchen, um Austern aufzubrechen. Grasende Fische halten sich gepflegte Gärten, jäten unerwünschte Algen und lassen wohlschmeckende wachsen. Ein hochentwickeltes System also, das unserer Landwirtschaft ähnelt. Doch einer schießt in Sachen Intelligenz unter Wasser den Vogel ab, der Tintenfisch. Jenes eigenartige Wesen, das vor Ärger rot anläuft und auch sonst so einiges über die Haut zur Sprache bringt. Jeremy Narby. Octopuses, they have 200 times less neurons than we do, but still these are sizable. Tintenfische haben 200 mal weniger Neuronen als wir Menschen, aber doch bemerkenswerte Gehirne und enorme Fähigkeiten. Sie kommunizieren über die Verfärbung der Haut. Hält man sie in Aquarien, dann erweisen sie sich zudem als wahre Ausbrecherkönige. Sie können einen ihrer Greifarme nutzen, um einen Verschluss zu öffnen, sich aus ihrem Tank herauszustehlen, in einen anderen hineinzutauchen, dort einen Hummer zu verschlingen und dann in ihr Aquarium zurückzukehren. Selbst Organismen, bei denen das Gehirn nicht größer ist als die Spitze einer Stecknadel, vollbringen intelligente Leistungen. Bienen, die lange Zeit als instinktgeleitete fliegende Automaten galten, sind alles andere als determiniert. Mittlerweile ist bekannt, dass Bienen lernen können. Im Labor begreifen sie, dass ein bestimmter Duftstoff Futter bedeutet und ein anderer nicht. Französische Forscher konnten sogar zeigen, dass Bienen abstrakte farbige Symbole wahrnehmen und interpretieren konnten, die ihnen in einem Labyrinth per Hinweisschild den Flugweg zu einer Zuckerlösung wiesen. Auch kleine Gehirne vermögen viel. Was aber, wenn wir uns Organismen nähern, die gar kein Gehirn haben? Pflanzen, Schwämmen, Amöben, Einzellern? Da muss der Intelligenzbegriff ganz neu gefasst werden. Auch Pflanzen sind lernfähig und können sich über Jahre an Erfahrungen erinnern. Werden zum Beispiel die Wurzeln einer jungen Pflanze einer niedrigen Salzkonzentration ausgesetzt, dann überlebt die Pflanze später in einer Salzkonzentration, die normalerweise tödlich für sie wäre. Die Erfahrung der jungen Wurzel wird auf die ganze Pflanze übertragen und diese erinnert sich Jahre danach noch daran. Damit nicht genug. Pflanzen können sogar vorausplanen, was als Leistung jahrelang eigentlich nur den Menschen zugeschrieben wurde, sagt die Schweizer Molekularbiologin Floriane Köchlin. Ein Beispiel ist eine Schlingpflanze, die heißt Cuscuta. Die gibt es auch in Europa. Diese Schlingpflanze, die wächst am Boden nach, die kommt zu einer Wirtspflanze. Dort entscheidet sie, ist es eine gute Wirtspflanze oder nicht. Heißt die Antwort nein, geht sie weiter. Heißt die Antwort ja, dann beginnt sie, um die Wirtpflanze herum Schlaufen zu bilden und mit Saugnäpfen dann die Wirtspflanze anzusaugen, um an Nährstoffe und Wasser zu gelangen. Das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur den Entscheid fällt, ja oder nein, sondern bei einer guten, saftigen Wirtspflanze bildet sie sehr viele Windungen mit sehr vielen Saugnäpfen, bei einer weniger guten weniger. Und das absolut Erstaunliche ist, diesen Entscheid, ob die Wirtspflanze gut oder nicht gut ist, den fällt sie 4 Tage, bevor sie dann an den Saft rankommt. Also quasi vorausplanend. Dieses vorausplanende Verhalten, dass dann die Pflanze 4 Tage im Voraus entscheidet, das ist intelligentes Verhalten. Auch mehren sich Hinweise darauf, dass Pflanzen untereinander kommunizieren und flexibel, absichtsvoll und zielstrebig handeln. Pflanzen können mindestens 17 verschiedene Umweltvariablen wahrnehmen. Sie riechen chemische Duftstoffe, auch ohne Nase. Sie nehmen differenziert Licht wahr. Sie messen seine Stärke und Qualität und regulieren damit die Keimung und Entwicklung ihrer Blätter. Sie produzieren mit Pigmenten ihre eigene Sonnenschutzcreme, wenn die UV-Strahlen zu stark werden. Pflanzen nehmen Vibrationen und Berührungen wahr und sprechen auf Töne an. Sie registrieren Schwerkraft, Temperatur und Wassergehalt. Und sie ziehen Konsequenzen aus solchen Informationen, indem sie zum Beispiel das Wachstum ändern. Das heißt, Pflanzen erfassen Umweltsignale, leiten diese intern weiter und verarbeiten die eingehenden Informationen. Doch mehr noch, sie können nicht nur auf die Umwelt reagieren und so ihr Verhalten ändern, sie können dies per Duftstoff sogar den Nachbarpflanzen mitteilen. Hier scheint sich Intelligenz im Wesentlichen über die Fähigkeit der lautlosen Kommunikation auszudrücken. So warnen Tomatenpflanzen ihre Nachbarn, wenn sich ein Fressfeind, zum Beispiel eine Raupe, nähert. Andere Studien zeigen, dass auch Bäume untereinander kommunizieren. Da ist ein ununterbrochenes Murmeln in der Luft. Immer, überall. Wir hören es nicht, aber es ist da. Denn es ist ein Gemurmel via Duftstoffe. Bei der Erforschung dieser Duft- und Signalstoffe stieß die Wissenschaft schließlich sogar auf die Intelligenz der Zellen. So fand man heraus, dass Pflanzenzellen aufgrund der langen gemeinsamen Evolution über die gleichen Botenstoffe kommunizieren wie tierische und menschliche Zellen. Pflanzen mögen still und stumm erscheinen, ihre Zellen aber reagieren so schnell wie bei uns Menschen. Es zeigte sich immer klarer, dass Zellen ununterbrochen ihre Umgebung wahrnehmen und auf der Grundlage dieser Informationen Entscheidungen treffen. Sie empfangen Eindrücke auf zahlreichen Signalwegen gleichzeitig, müssen sie miteinander vergleichen und interpretieren, bevor sie ihre Entscheidungen treffen. Wer noch tiefer in diese winzigen Bausteine des Lebens eindringt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, sagt der Wissenschaftsautor Jeremy Nabi. Die Forscher haben herausgefunden, dass eine einzige menschliche Zelle in etwa so viele Informationen beinhaltet wie 1500 Enzyklopädien. Wir sprechen hier zwar nur noch über ein 2-Millionstel eines Stecknadelkopfes, gleichzeitig aber über eine unglaubliche Quantität an Information in diesem 2-Millionstel. Wenn das kein Ausdruck von Intelligenz ist, was dann? Molekularbiologen vergleichen die Komplexität einer einzigen Zelle mit der einer Großstadt. 100 Billionen davon braucht es, um einen Menschen zu bilden. Hier scheint die fast durchsichtige Hülle der Zelle die Funktion eines Gehirns einzunehmen. Denn an dieser Membran docken bis zu 1000 Signalproteine an. Hier werden die einlaufenden Informationen analysiert und pausenlos Entscheidungen getroffen. Ohne Zellkommunikation gäbe es keine Koordination zum System Mensch. Keine Bewegung, keinen Appetit, keine Atmung, kein Leben. Auch hier ein ständiges Geflüster, das für unsere Ohren unhörbar bleibt, sagt Floriane Köchlin. Zellen flüstern, kommunizieren, schreien miteinander ständig, immer. Das ist das, was Leben ausmacht. Also nicht mit Tönen natürlich, sondern mit Botenstoffen, Signalstoffen. Das ist ein ständiges, riesiges Kommunikationsnetz mit Tausenden von Informationen, die an den Zelloberflächen weitergegeben oder verrechnet oder addiert oder umgemodelt werden. Das ist das, was Leben ausmacht. Also Kommunikation, Interaktion und dass sich dann immer und ständig Neues entwickelt. Intelligenz, wohin man blickt. Vom Primaten bis zum Fadenwurm, vom Vogel bis zur Zelle. Bei allen Organismen, ob stillstehend oder beweglich, ob in der Luft, am Boden oder im Wasser. Mit und ohne Gehirn, mit und ohne Stimme, manchmal alleine, dann wieder einander umschließend. Intelligenz scheint der Natur zutiefst zu eigen zu sein. Der Homo sapiens sapiens, was übersetzt so viel heißt wie Mensch, klug und weise, muss auf dem Thron, auf dem er bislang allein zu sitzen glaubte, ein wenig zur Seite rücken.